Hallo? Ja, hi. Moin. Ne? Was geht? Du? Was geht? Wieso lachst du denn so behindert? Wie? Ja, wieso lachst du denn so behindert? Wieso heißt du eigentlich Amerika? Das ist doch ein Pussy-Name, oder nicht? Nee, überhaupt nicht. Oder hast du beides? Oder heißt du Erika? Oder Erik? Nee, das ist eine Auffassungssache. Und warum lachst du so dumm? Ich weiß nicht. Warum lachst du denn so dumm? Ja, ich weiß, ich bin Gangster. Hä? Bist du ein Gangster? Aus welcher Weltmetropole kommst du denn? Wie Metropole? Schweiz. Aus der Schweiz? Ja, aber hallo. Was, du drohst aus der Schweiz an? Ja, du bist ja voll schwul. Und du hast so viel Geld für diese Telefonrechnung? Wie, nö. Du weißt, dass du gerade über eine 0180 Nummer drüber anrufst, ne? Nee, 090, ne? Nee, 04821 ist wie 080. Ja, klar. Aber ist nicht so schlimm, ne? Nee. Oder, ja. Erika? Wo kommst du her? Aus Itzehoe, ne? Ich? Ja? Nein. Ja, komm mir auf zu lügen. Nein, soll ich dir wirklich sagen, wo ich herkomme? Aber dann muss ich dich kurz aus dem Radio nehmen, weil das darf nicht jeder wissen, okay? Ja. Okay, pass auf, ich komme aus den Fidschi-Inseln. Ja, okay. Okay? Aber sag das nicht, ja? Ja, okay, weil die wissen das nicht, weil sonst rufen die nicht mehr bei mir an, okay? Ja, mach ich. Weil die, du bist ja nicht so dumm wie die anderen, ne? Nee. Okay. Spannend, Alter. So, jo, ich muss. Okay, und sonst? Ja. Wie geht's deiner Frau und meinen Körn? Hä? Fresse. Wie Fresse? Ja, sonst hole ich hier die 2-to-1-Gang. Mit welcher Armee willst du kommen und die holen, Alter? Ja, die finden die schon. Die finden mich? Ja, meinst Junge, du wirklich? Ich hab hier im Hintergrund Digga, meinst du wirklich? Meinst du? Was, hast du einen Scanner laufen? Ja. Ich krieg's auf deinen Scanner. Und ich weiß jetzt, wo du wohnst. Was, du weißt, wo ich wohne? Ja, aber hallo, was denkst du denn? Na und? Ich komme mit meiner indischen Gang, Alter. Wir sind die Muku-Gang. Die Muku-Gang, Alter. Ich schwör's dir, die sind heilig. Ohne Scheiß. Und 110 ist auch am Start. Ohne Scheiß. Einmal anrufen. Kannst du auch anrufen. Wir haben sogar eine Hotline, weißt du ja. 110, einmal telefonieren. So, mein Freund. Boah, Alter, du bist krank drauf. Ja? Ja, aber hallo. Ja, geht's. Wie alt bist du? 17. Hä? 17? Und so frech schon für dein Alter? Ah, ja. Schämst du dich nicht? Ja, wir kommen ja aus der gleichen Ecke, ne? Digga, du sagst, du bist Gangster. Ja, guck wie? Mal, weißt du, wo ich um die Blöcke gelaufen bin, ne? Schon. Mit meiner Knarre und mit meinen Bitches. Da hast du noch bei deiner Mutter an der Brust genuggelt, Alter. Weißt du das? Komm auch gerade von der Schießerei. Du kommst von der Schießerei? Ja, was denkst du? Mit welcher Gang hattet ihr den Stress? Ja, mit der 334 oder irgendwas. Ach du Scheiße, ja, die sind auch ganz gefährlich, ne? Ja, echt? Und dich hat's nicht erwischt? Nee. So ein Scheiß. Okay, alles klar, dann vielleicht beim nächsten Mal dann, ne? Ja. So, was gibt's? Willst du noch jemanden grüßen? Ja. Ja? Ja, dann grüß. Meine Kollegin hört gerade zu. Hä? Dani. Okay. Ja, alles klar. Okay. Und bist du ein IRC-Kind? Wer? Du? Oder ich? Du? Nö. Okay, tschüss. Ciao. Tschüdelü.